Am Dienstag, den 23.01. gibt es auf Radio 100 eine Premiere. Eine Funkbrücke zwischen West-Berlin und Berlin-Hauptstadt. Radio 100 und DT64 treffen sich im beiderseitigen Funkverkehr. Zwischen 10 und 12 Uhr ist das Jugendradio DT64 live zu Gast auf dieser Frequenz. Und umgekehrt, zur gleichen Zeit und gleich nebenan berichtet Radio 100 auf der Welle des Jugendradios von unserer Seite des Äther-Dschungels. DT64 nach der Wende, das bedeutet Perestroika und Rockmusik, Wendehälse im Funk, Wiedervereinigung, Konföderation und welche Rolle die Medien dabei spielen. Was sagt DT64 dazu und was ist eure Meinung? Mischt euch ein in die Funkbrücke, ruft an und fragt nach. Das Jugendradio DT64 stellt sich euren Fragen. Im Großstadtfieber zwischen 10 und 12 auf Radio 100 UKW 103,4 MHz.